21 Uhr. Die junge Frau, die sich bei mir telefonisch angemeldet hatte, betrat in klobigen Schnürstiefeln mein Büro. In den Stiefeln steckte eine zierliche Person mit kurzen, dunkelblonden Haaren und einem kleinen Mund. Mein Freund ist seit gestern nicht mehr aufgetaucht. Die ganze Nacht nicht. Nicht einmal angerufen hatte. Vielleicht hatte er ganz andere Nummern im Kopf. Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber mein Freund tut so etwas nicht. Er ist sensibel und treu. Er ist ein Fisch. Tja, angesichts der Tatsache, dass im Firmament ein neues Sternzeichen aufgetaucht ist, sollten Sie das vielleicht noch einmal überdenken. Ach was, neues Sternzeichen. Ist doch alles Quatsch. Sterne entstehen doch nicht von heute auf morgen. Die hängen doch schon seit Jahrtausenden so herum. So kann man das natürlich auch sehen. Suchen Sie nach meinem Freund. Ihm ist etwas zugestoßen, da bin ich mir sicher. Er hat sich gestern Anglerstiefel gekauft und eine Schwimmweste. Wollte Ihnen noch ein paar Fische mehr ins Bett bringen. Er hat einen Job zu erledigen. Sehr gut bezahlt, hat er wenigstens gesagt. Ein Job, den er nachts machen musste. Ich ahnte sofort, dass das eine faule Sache ist, aber wir können das Geld gut gebrauchen. Und für wen hat er gearbeitet? Das weiß ich nicht. Er muss unten am Fluss gewesen sein. Ich war heute früh schon da, habe aber nichts gefunden. Keine Spur von meinem Moritz. Sie zeigte mir ein Foto, das einen strahlenden Mann mit schrägen Zähnen und Dreitagebart zeigte. Seine Armmuskeln glänzten und seine Oberschenkel sahen aus wie zwei alte Baumstämme. Wenn man sie aufgeschnitten hätte, wären wohl etwa 30 Jahresringe zum Vorschein gekommen. Ich nahm das Foto und ging zum Fluss. Es war ein strahlender Nachmittag mit viel Sonne, noch mehr Wasser und ein paar netten Fußgängern, die mich freundlich grüßten. Auch der Mann, der einsam durch das Unterholz joggte, grüßte mich freundlich, als ich ihm einen dicken Ast vor die Füße warf. Das ist ein Unverschämtheit, Maloney! Sie ruinieren meinen neuen Jogginganzug! Den hat meine Frau im Ausverkauf erobert. Sie musste mindestens drei andere Frauen K.O. schlagen, um an den Anzug heranzukommen. Sieht doch toll aus. Finden Sie nicht, Maloney? Das ist Geschmackssache. Das gelbe Oberteil gefällt mir besser als die pinkfarbene Hose. Ist das jetzt Mode, dass die Hose nur knapp übers Knie reicht? Ich gebe zu, dass ich mich auch zuerst daran gewöhnen musste. Trägt sich aber hervorragend. Polyvinylbromid oder sowas ähnliches. Atmungsaktiv. Wenn Ihnen die Luft ausgeht, atmet der Anzug mit. Das ist fantastisch, was es heute alles gibt. Ist Ihnen unterwegs vielleicht ein Mann in Gummistiefeln und Schwimmweste begegnet? Ein Mann mit Schwimmweste? Ah. Tritt der Fluss über die Ufer? Nein, aber es wird jemand vermisst, der gestern hier am Fluss arbeitete. Tatsächlich? Ja. Davon habe ich nichts gehört. Habe heute einen freien Tag. Ich trainiere für das Polizeihundestaffelrennen. Jeder Polizist rennt zusammen mit einem Hund. Mein Hund heißt Wotan. Hat im Vorjahr gewonnen. Die Chancen stehen gut, Maloney. Er erzählte mir von der dreitägigen Reise nach Wuppertal an die europäischen Polizeimusikfestspiele, die er beim Staffelrennen gewinnen wollte. Ich wünschte ihm viel Glück. Wuppertal mein Beileid und ging weiter. Ich traf auf eine Frau, die dem Fluss eine Wasserprobe entnahm. Tag für Tag wird Gift und Müll in den Fluss geleitet. Ich werde es allen zeigen. Ha, ich mache eine Langzeitstudie. Jeden Tag entnehme ich dem Fluss eine Probe und das schon seit Jahren. Und was machen Sie mit dem Wasser? Im Selbstversuch trinken? Ach, ich bin doch nicht lebensmüde. Dieses Wasser sollte man nicht einmal berühren. Das, was aus unseren Wasserhähnen kommt, das ist noch viel schlimmer. Die machen uns alle etwas vor, dabei vergiften sie uns. Möchten Sie wissen, was in unserem sogenannten Trinkwasser alles herumschwimmt? Nein, danke. Haben Sie vielleicht einen Mann in einer Schwimmweste gesehen? Ein Verrückter, der freiwillig in das Wasser steigt? Die Leute spinnen, sage ich Ihnen. Ich dusche nur noch mit Mineralwasser. Hier, riechen Sie. Duftet meine Haut nicht viel besser als die Haut anderer Frauen? Sie hielt mir ihren Unterarm hin. Ich schnupperte daran, konnte aber nicht erkennen, um was für eine Marke Mineralwasser es sich handelte. Die Frau fluchte noch eine Weile und stapfte anschließend mitten durch eine Wiese weg. Weiter flussabwärts traf ich auf einen Angler, der gelangweilt auf das fließende Wasser starrte. Nichts. Absolut nichts. Wissen Sie, wann ich zuletzt einen Fisch gefangen habe? Keine Ahnung, ich bin nicht vom Fach. Vor 4 Jahren. Seither habe ich nicht mal mehr einen Fisch gesehen. Und auf was warten Sie? Dass zufällig ein Fisch Selbstmord begeht und das vorher laut ankündigt? Manchmal denke ich, dass es gar keine Fische mehr gibt im Fluss. Aber mein Sohn behauptet im Sommer, beim Tauchen, welche gesehen zu haben. Mir kann das egal sein. Ich angle, um die Nerven zu beruhigen. Und das hilft? Nein. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ohne zu angeln fühle ich mich irgendwie leer. Tja, sehen Sie, es ist unglaublich, was die Leute heutzutage alles in den Fluss werfen. Das ist doch ein Regenmantel. Sieht sogar noch tragbar aus. Unglaublich. Er zeigte auf einen hellen Mantel, der langsam an uns vorbeitrieb. Es war ein Trenchcoat. Aus den Ärmeln ragten 2 weiße Hände und am Kopfteil sah man schwarze Haare. Es gelang mir zusammen mit dem Angler, die Leiche ans Ufer zu ziehen. Unter dem Trenchcoat trug der Mann eine Schwimmweste. Das waren keine guten Nachrichten für meine Klientin. Teil 2 gibt's gleich. Der Angler machte mich darauf aufmerksam, dass früher die Schwimmwesten Leben retteten und heutzutage gerade noch die Leichen über Wasser hielten. Die Polizei hatte natürlich eine ganz andere Sicht der Dinge. Eines steht einwandfrei fest, Maloney. Der Mann ist nicht ertrunken, er wurde erschossen. Die Kugel drang von hinten durch das Herz und trat vorne wieder aus. Vermutlich ist die Tatwaffe ein Jagdgewehr. Dann müssen Sie ja nur noch nach dem kurzsichtigen Jäger suchen. Die Jagd am Fluss ist verboten. Weshalb trug der Mann unter dem Mantel eine Schwimmweste? Das ist doch ungewöhnlich. Vielleicht ist er schon einmal besoffen ins Wasser gefallen. Sie sagten, dass Sie nach dem Mann gesucht haben, Maloney. Was wissen Sie sonst noch über ihn? Ich erzählte ihm, was ich wusste. Es war nicht viel, beschäftigte den Polizisten aber eine Weile. Ich sah, wie ein paar Meter flussaufwärts die Frau, die nur mit Mineralwasser duschte, eine Wasserprobe nahm. Ich ging zu ihr und erzählte ihr von der Leiche und zeigte ihr das Foto, das den Toten freundlich lächelnd zeigte. Das erstaunt mich nicht. In der Nacht treibt sich hier eine Menge Gesindel herum. Die meisten laden Müll ab oder kippen Öl und andere Flüssigkeiten in den Fluss. Seit man für die Abfallsäcke Gebühren zahlen muss, kommen immer wieder Leute und schmeißen Abfall in den Fluss. Naja, vielleicht hat einer neben Küchenabfällen auch noch den Hausfreund in den Fluss gekippt. Haben Sie den Toten schon einmal gesehen? Kann mich nicht an das Gesicht erinnern. Vor 2 Tagen hat jemand eine alte Schreibmaschine in den Fluss geworfen. Der sah auch so dämlich aus wie der Typ auf dem Foto, aber solche Typen finden Sie in jedem Fitnessstudio. Die kommen doch vom Fließband. 3 von denen zusammen ergibt ungefähr eine normale Gehirnkapazität. Also wenn Sie mich fragen, liegt das am Wasser, das wir täglich trinken? Sie erzählte mir von den Zusammenhängen zwischen der Trinkwasserverschmutzung und der fortschreitenden Demenz, die man auch bei gewissen Politikern beobachten konnte. Eine Stunde später traf ich meine Klientin. Sie hatte eine Ladung Antidepressiva geschluckt. Ich kann es noch immer nicht fassen. Moritz war ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich möchte, dass Sie den Mörder finden. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Sie ihn erschießen. Nun mal langsam, Frau Dolci. Noch wissen wir nicht einmal, für wen Ihr Moritz gearbeitet hat. Es muss seine Firma sein, die am Fluss liegt und die etwas Illegales vorhatte. Moritz sagte mir, dass es eine Schweinerei sei, was die vorhaben. Aber wenn er es nicht macht, dann kassiert ein anderer das viele Geld. Immer die alte Leier. Jetzt hat er die Kugel kassiert und nicht ein anderer. Das hat er nun davon. Damit hat er sicher nicht gerechnet. Wenn Sie wollen, höre ich mich bei Moritz Freunden um. Vielleicht hat ihm einer den Job vermittelt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich werde mich mal bei der Polizei umhören und bei der Umweltbehörde. Die wissen sicher, wer, wo, wie viel Gifte lagert. Wir sind in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen, Maloney. Wir haben herausgefunden, dass die Leiche etwa 5 Stunden im Wasser lag. Sie muss also in dieser Zeit eine ganz schöne Strecke zurückgelegt haben. Es sei denn, sie ist zwischendurch an Land gegangen und hat ein Picknick veranstaltet. Natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass der Körper unterwegs in den Ästen der Uferböschung hängen blieb. Wir wissen aber, dass der Tatort flussaufwärts liegen muss. Imponierend! Sicherlich wissen Sie auch, welche Firmen am Fluss im Verdacht stehen, giftige Chemikalien in das Wasser zu leiten. Das ist nicht mehr so wie früher, Maloney. Heute haben alle Filteranlagen und die Kontrollen sind stärker als früher. Keine Firma kann sich so etwas mehr leisten. Heute tun alle etwas für die Umwelt, sogar die Autos. Wenn man gewisse Werbespots sieht, bekommt man sogar das Gefühl, dass man sich ein Auto kaufen muss, damit die Frösche auch morgen noch etwas zu quaken haben. Er freute sich über den netten Scherz und winkte fröhlich, als ich ging. Die Umweltbeauftragte der Stadt arbeitete in einem rustikal eingerichteten Büro hoch oben im Amtshaus, gleich neben dem Bestattungsamt. Ich staunte nicht schlecht, als ich das Büro von Frau Bogdan betrat. Überall standen Proben mit schmutzigem Wasser herum. Seit 2 Jahren sammle ich Proben von Fluss- und Seewasser. Aber das städtische Budget für mein Amt wurde so zusammengestrichen, dass ich kein Geld mehr habe, um die Proben analysieren zu lassen. Vielleicht hat man Ihr Amt längst aufgelöst oder privatisiert. Heutzutage wird doch alles dereguliert. Ach, das ist mir egal. Solange man mir mein Gehalt überweist, mache ich weiter. Ich weiß schon, warum Sie da sind. Die Polizei wollte nichts davon wissen. Ich habe ein ganzes Dossier über die Firma Bockmeier. Was für ein Bock? Bockmeier, Zulieferer der Textilindustrie. Die lagern auf ihrem Gelände Fässer mit hochgiftigen Chemikalien. Die Stadt hat ihnen ein Ultimatum bis zum nächsten Monat gesetzt, um das ganze Firmengelände zu entgiften. Naja, es sind wahrscheinlich schon Gifte im Boden versickert. Reden Sie ruhig einmal mit Frau Bockmeier. Sie wird alles abstreiten, aber es kann ja nicht schaden. Sie gab mir die Adresse der Firma. Ich machte einen Spaziergang dem Flussufer entlang und traf auf den Angler, der mit geschlossenen Augen auf einer Holzkiste saß. Als ich ihn berührte, wachte er auf und grunzte. Ich zeigte auf seine Angel, die sich nach vorne zum Wasser hin bog. Er sprang sofort auf. Das ist unglaublich. Da hat doch tatsächlich etwas angebissen. Ein Wunder, sagenhaft, dass ich das noch erleben darf. Schauen Sie nur, diese riesige Schwanzflosse, ein Prachtexemplar. Der Angler hüpfte vor Freude und klatschte in die Hände. Ich blieb ruhig und betrachtete die Flosse etwas genauer. Es war eine schwarze Taucherflosse. Die zweite tauchte wenig später auf. Der Rest des Tauchers ebenfalls. Obliger schüttelte enttäuscht den Kopf. Aus der erhofften Forelle blau wurde nichts. Wir zogen die Leiche an Land und einer der Jogger verständigte mit seinem Mobiltelefon die Polizei. Es bleibt spannend und deshalb gibt's auch noch Teil 3. Es stellte sich heraus, dass der Tote ein Angestellter der Firma Bockmeier war. Jener Firma, die im Verdacht stand, Gift in den Fluss zu leiten. Zusammen mit dem trüben Auge des Gesetzes besuchte ich die Besitzerin der Firma. Eine resolute Dame mit langem Hals und kurzen Sätzen. Ja, der Mann hat für mich gearbeitet. Ein Angestellter mit besonderem Aufgabenbereich. Bestand seine Aufgabe darin, mit einer Schusswunde und im Taucheranzug auf dem Wasser zu treiben. Selbstverständlich nicht. Dieses Verbrechen ist entsetzlich. Ich kann es mir nicht erklären. Was für besondere Aufgaben hatte der Mann zu erledigen? Das sind Geschäftsinterner. Das geht Sie nichts an. Wir ermitteln in einem Mordfall. Das geht uns alles etwas an. Er hatte von mir persönlich den Auftrag, die Fässer in den Ostblock zu verschieben. Das machen doch heute alle so. Und weshalb benötigte er dazu einen Taucheranzug? Versuchte er so, in die Donau zu gelangen? Das weiß ich nicht. Sie entschuldigen mich bitte. Ich muss an eine Besprechung. Wichtige Entscheidungen stehen an. Wollen Sie noch ein paar Angestellte mehr erschießen lassen? Also, das war jetzt Motto Grosso nicht gerade höflich, Maloney. Eines habe ich in meiner langjährigen Dienstzeit stets beachtet. Egal, ob Mörder oder Nicht-Mörder, Hauptsache höflich, Maloney. So bleibt einem vieles erspart. Leider nutzte meine ganze Höflichkeit nichts, um mir seinen Vortrag über die psychologischen Seiten des Polizistendaseins zu ersparen. Glücklicherweise wurde er durch sein Mobiltelefon weggepiepst. Vor dem Fabrikgelände traf ich auf die Sammlerin von Wasserproben. Sie zeigte auf zwei Personen, die sie beobachtete. Da hinten habe ich diese Patronenhülsen gefunden. Und das da ist Bockmeier Junior. Donnerwetter, der sieht ja noch übler aus als seine Mutter. Seine Mutter ist im Vergleich zu ihm eine Mutter Teresa der Marktwirtschaft. Er ist knallhart im Umgang mit seinen Untergebenen. Und wartet vor allem auf den Moment, seiner Mutter endlich beweisen zu können, dass er alles viel besser kann. Verstehe. Sie vermuten, dass er das mit ein paar Gewehrschüssen bereits getan hat. Sehen Sie den Mann da? Kommt er Ihnen auch bekannt vor? Na klar, das ist der Angler. Hat er auch etwas mit der Sache zu tun? Vielleicht hat er ähnliche Schlüsse gezogen wie wir. Sie glauben, dass er Bockmeier Junior erpresst? Auweia, da zappelt er vielleicht bald an seiner eigenen Angel. Würde mich nicht überraschen. Sollen wir einschreiten? Ich würde Bockmeier Junior zu gerne die Fresse polieren. Der Kerl hat sicher schon eine Menge Gift in den Fluss geleitet. Sie schritt voran, die Fäuste in die Hüften gestemmt. Als wir uns den beiden näherten, fiel ein Schuss. Der Angler zuckte und knallte auf den nassen Boden. Frau Bogdan stürzte sich auf Bockmeier Junior, entriss ihm die Waffe und biss ihm herzhaft in die Wade, als dieser wegrennen wollte. Er hat mich erschossen. Der Kerl hat mich erschossen. Du verdammter Mist. Was für ein Beschiss. Das Jenseits sieht genauso beschissen aus wie das verdammte Leben. Tja, wer ewig im Trüben fischt, wird auch auf der anderen Seite des Jordans keine Forellen fangen. Helfen Sie mir. Die Frau ist eine Kannibalin. Sie isst meine Wade. Schmeckt herrlich. Soll ich dir auch noch weiter oben was abbeißen? Schreiten Sie ein. Rufen Sie meine Mutter. Mami, Mami. Das ist unerträglich. Bin ich etwa noch am Leben? Heißer! Ich lebe! Oh, Scheiße, meine Schulter blutet. So gestehen Sie endlich, alle beide! Also gut, ich gestehe. Ich habe die beiden erschossen und er hat mich erpresst. Beißen Sie ihm auch in die Wade! Ach. Erpressung ist ebenfalls ein Delikt. Ach was, ich wollte bloß eine gewisse Entschädigung. Schließlich haben die beiden Leichen mein inneres Gleichgewicht durcheinander gebracht. Und dich, Bockmeier, werde ich gleich noch mehr durcheinander bringen. Du wirst jetzt zum Fluss kommen und trinken. Bitte nicht. Ich gebe alles zu. Die Fässer sind auf dem Grund des Flusses. Ich wollte meiner Mutter beweisen, dass ich das Problem viel effizienter lösen kann. Indem sie auch gleich die beiden Arbeiter versenkten. Wenn der Staat eine Brücke baut oder einen Tunnel graben lässt, kommen auch Bauarbeiter ums Leben. Das ist nun mal so. Oh, jetzt reicht es aber. Ich nehme ihn zu mir ins Amt und dann muss er alle Proben nacheinander austrinken. Also einen guten Schluck Schnaps könnte ich jetzt auch gebrauchen. Die Polizisten wunderten sich ein wenig über die seltsame Wunde des Herrn Bockmeier. Das Firmengelände wurde abgesperrt, die Fässer aus dem Fluss geborgen und die Familie Bockmeier vor Gericht gestellt. Ein städtischer Beamter wurde ebenfalls vor den Kadi zitiert und das Ganze füllte ein paar Tage die Titelseiten aller Zeitungen. Frau Bogdan entnahm dem Fluss auch weiterhin Proben und duschte auch künftig nur mit Mineralwasser, bis sie einen Hautausschlag bekam, der auf eine Überdosis Mineralstoffe zurückgeführt wurde. So geht das. Drei Teile Maloney, die haarsträubenden Fälle des guten Mannes. Heute der Angler, SR3.